Unter Schnee. Hörspiel von Ulrike Ottinger. Komposition Yumiko Tanaka. Für das Fest der Wegegötter wird zuerst mit großen, aus Bambus gebogenen Schneeschuhen ein runder Festplatz gestampft. Man nennt es durch den Schnee paddeln. Die Reisstrohpyramide wird am 15. Tag des ersten Monats um einen Zedernstamm herum aus Pampasgras und mit dem abgenommenen Neujahrsschmuck errichtet, der aus Hunderten von weißen und farbigen, an Bambusstäben befestigten Papieren besteht, bis sie die Form eines Schneeumhangs annimmt. Daran werden Holzblättchen mit Neujahrsgedichten und Wunschbriefe geheftet und viel Feuerwerk hineingesteckt. An der Spitze sind zwei geöffnete Fächer so angebracht, dass sie wie ein fliegender Vogel oder die Schwingen des Phönix aussehen. Ein weiterer Höhepunkt des Festes ist das gemeinsame Reisstampfen zur Herstellung von Mochi für die Reisbälle, die später im Neujahrsfeuer geröstet werden. Wer davon isst, bleibt gesund und hat ein langes, glückliches Leben. Deshalb sind sie sehr beliebt, aber natürlich auch, weil sie äußerst schmackhaft sind. Oh, ihr Reiskuchenblüten! Nächtlich feiern die Ratten damit ihr Schneeblütenfest. Geleitet vom Shinto-Priester wird das Brautpaar mit einer brennenden Fackel zur Reisstrohpyramide geführt, um diese aus den vier Himmelsrichtungen anzuzünden. Die Helfer gießen Öl ins Feuer, denn alles Ungemach, Schlechte und Böse soll rasch verbrennen. Der Wind verteilt die Fetzen des brennenden Strohs auf die Umstehenden, die sofort versuchen, ihrer habhaft zu werden, denn die zu Ehren der Wegegötter verbrannte Strohpyramide hinterlässt die glückbringende Kohle, mit der sie sich gegenseitig die Gesichter schwarz malen. Schwarz ist die Farbe, welche alle anderen Farben löscht. Schwarz ist Beständigkeit und Dauer. Zum Schrein der Blinden, dem Schrein des Gottes der kostbaren Jadekugel, kommen drei blinde Wandermusikantinnen. Sie tragen eckige Strohhüte, die sie mit einem Schal unterm Kinn festgebunden haben, und gehen dicht hintereinander, wobei sie ihre rechte Hand auf die Schulter der Vorausgehenden legen. Die erste hat einen Stab mit einem Glöckchen dabei und die letzte trägt ihr Musikinstrument, eine Chamisen. Ein schmaler Pfad schlängelt sich an riesigen, von Schnee bedeckten Zedern vorbei auf den Tempel zu, der von furchterregenden, aus Holz gefertigten Dämonen bewacht wird. Sie verbeugen sich ehrfurchtsvoll und gehen weiter zum Schrein. Da sie blind sind, ist ihnen nicht bewusst, welcher Gefahr sie gerade entgangen sind. Auf dem Tempeldach türmen sich die Schneemassen fast so hoch wie der Tempel selbst und hängen bedrohlich über den Rand. Am Schrein angekommen, läuten sie die Glocke und wollen sich gerade ehrfurchtsvoll verbeugen, als sich hinter ihnen die Dachlawine in Bewegung setzt. Vom Luftdruck der Schneemassen werden sie fast umgeworfen. Der Schneestaub hüllt sie ein und hinterlässt seine Kristalle auf ihrer Kleidung, sodass sie wie von Reispuder bestäubt aussehen. Sie bedanken sich beim Gott der kostbaren Jadekugel für ihre Rettung und opfern von ihrem mitgeführten Reis. Dann setzen sie sich auf die Bank am Eingang des Schreines, packen ihre Instrumente aus und beginnen zu singen. Takeo und die Fuchsfrau schleppen sich über einen steil abfallenden Bergpfad, der an einem Wasserfall vorbeiführt, stolpernd und immer wieder hinstürzend auf den Schrein zu. Dort sinken sie erschöpft nieder. So sehr die blinden Frauen sich auch bemühen, ihnen etwas Nahrung einzuflößen, es gelingt ihnen nicht, denn die beiden rühren sich nicht mehr. So schnell sie es vermögen, laufen sie zum nahegelegenen Tempel, um Hilfe zu holen. Die Fuchsfrau und Takeo erwachen in einem großen Tempelraum neben einer Feuerstelle liegend. Der einsame Mönch hatte sie in Decken gehüllt und der dampfende Tee bringt sie ins Leben zurück. Leise öffnet sich die Schiebetür. Der einsame Mönch erscheint. Er trägt ein Schreibpult mit dem dazugehörigen Pinsel, Tuschstein und Papier. Lange blickt er fragend auf die Fuchsfrau, die seinen Blick ausweicht. Dann reibt er die Tusche an und beginnt zu schreiben. Mit ernstem Blick und den Worten Dōzo. Kore o omochi kudasai. Kore shika watashi ni wa dekimasen. Dies ist alles, was ich für Sie tun kann. Überreicht der Takeo das aufgeschriebene Gebet. Takeo verwahrt es sorgfältig in seinem Ärmel. Die Fuchsfrau, ganz traurig geworden, beginnt zu schluchzen. Takeo nimmt sie zärtlich in die Arme und sagt: Nase naite iru nda? Watashi tachi wa sukuwareta nda zo. Was weinst du? Wir sind doch gerettet. Aber sie ist nicht zu trösten. Denn sie weiß, dass die Schneefrau bald das Kästchen, welches sie ihr als Pfand hinterlassen musste, öffnen würde. Und dann... Ihr Geliebter ist neben ihr eingeschlafen. Leise erhebt sie sich. Ein Teil ihres Körpers verwandelt sich. Und sie schlägt mit ihrem Fuchsschweif Feuer, dass die Funken nur so sprühen. Alter Eishauch kündigt das Erscheinen der Schneefrau Yuki Onna an. Kurz darauf steht Yuki Onna in eine Schneewolke gehüllt vor der Fuchsfrau, die jetzt halb Mensch, halb Füchsin ist, und sagt zu ihr: Omae no toki wa owatta no yo. Kare o kaeshite. Deine Zeit ist abgelaufen. Gib meinen geliebten Mako frei. Wie du weißt, werde ich sonst das Kästchen öffnen müssen. Ich weiß, dass mir nur noch wenige Tage meines Glücks vergönnt sind, sagt die Fuchsfrau. Aber ich habe dich gerufen, um dich zu bitten, mir noch eine kurze Frist zu gewähren. Der zornige Atem der Schneefrau löst einen Eissturm aus, das alles nur so herumwirbelt. Die Füchsin ruft: Ah, yamete! Watashi wa mou sugu otoko no ko wo umu no yo. Halt ein und höre. Ich werde bald einen Knaben zur Welt bringen. Die Schneefrau ist so verblüfft, dass sie den Schneesturm unwillkürlich wieder einatmet. Eine große Stille entsteht. Die Füchsin, in ängstlicher Erwartung ihrer Antwort, befällt ein Zittern. Plötzlich fragt die Schneefrau: Nanto nazukeru no? Wie willst du den Knaben nennen? Hitaro. Ein wenig stolz antwortet die Füchsin: Hitaro. Mein Feuersohn. Yuki Onna, die Schneefrau, antwortet: Yukitaro to nazukereba anata no shiawase wa motto nagaku naru wa yo. Nenne ihn Yukitaro. Schneesohn, dann werde ich dir diese Frist gewähren. Die Fuchsfrau wendet schüchtern ein: Aber ich habe doch einen roten Feuerpelz. Yuki Onna antwortet beschwichtigend: Ich werde dir einen schönen weißen Pelz schenken. Du wirst eine weiße Füchsin sein. Mit diesen Worten verschwindet sie, wie sie gekommen war, in einer Schneewolke. Die blinden Wandermusikantinnen waren, nachdem sie das hilflose Paar in guter Obhut wussten, rasch weitergezogen, denn sie wollen zum Jahreswechsel, vom Jahr des Pferdes zum Jahr des Schafes, in Chiosawa sein, einem Dorf, in dem die Neujahrsfeierlichkeiten besonders festlich begangen werden. Überall sind Marktstände aus Schnee aufgebaut, auf denen alles, was für das neue Jahr benötigt wird, überreichlich ausgebreitet ist. Frischer Lachs, der bei keinem Neujahrsessen fehlen darf, gesalzene Lachseier, getrocknete und marinierte Fische aller Art, eingelegte Gemüse, Pökelfleisch, geräucherter, gesalzener, weißer Tofu und Tofuhaut, rote Bohnenpaste, Reiswein, süße Reiskuchenschnitten, Reisbällchen, gesäuerter Reis mit vergorenem gefüllter Reis, Schneeschirme, Strohumhänge, Strohstulpenstiefel und elegante Getas für die Neujahrsgratulanten. Vor jeder Tür sind die Glückwunschkiefern errichtet und mit Weiheseilen verbundene Bambusstäbe in den Schnee gesteckt. Alle rufen sich Glückwünsche zu. Lebt lang, 10.000 Jahre. Dann sind die Wandermusikantinnen in jedem Haus willkommen. Sie spielen auf und singen, werden reich beschenkt und sitzen mit an den Festtafeln. Nachdem sie zwei Wochen lang im Dorf gefeiert haben, machen sich die blinden Frauen wieder auf den Weg. Gut gestärkt und reichlich mit Proviant und Neujahrsgeschenken versehen, stapfen sie singend und sich aneinander festhaltend durch den Schnee. Am späten Nachmittag erreichen sie den Schrein des Gottes der Vogelscheuchen und des Beschützers der Felder. Er steht hoch in den Bergen über den Reisterrassen auf einem markanten Felsen. Ein guter Ort zum Rasten und um die Nacht zu verbringen. それで心象を潰した。ああ、もっともだ、もっともだ。 Sie bereiten ihre reichen Opfergaben vor. Da hören sie einen Fuchsschrei und gleich darauf das Weinen eines kleinen Kindes. Wie konnte das in dieser Einsamkeit sein? Beunruhigt hören sie in die Richtung, aus der das Schreien kommt, und laufen so schnell sie können durch den tiefen Schnee, in dem sie versinken und sich gegenseitig helfen müssen, um auf den schmalen Pfad zurückzukommen, dabei immer wieder aufhorchend und dem Weinen folgend. Endlich erreichen sie das schreiende Kind. Es liegt warm verpackt in den Armen seiner leblosen Mutter, die einen Pelz trägt. Behutsam nehmen sie das Kind unter ihren Schneeumhang und beruhigen es mit zärtlichen Worten. Einige Schritte weiter erfüllen sie einen Strohhut, dann einen Schirm und schließlich noch einige Schritte weiter einen Erfrorenen im Schneeumhang, völlig bedeckt mit Eiskristallen. Sie erkennen mit großer Bestürzung, dass es sich um dasselbe Paar handelt, welches sie vor einiger Zeit in der Obhut des Tempels zurückgelassen und dem sie dadurch das Leben gerettet hatten. Aber diesmal können sie nichts mehr für sie tun. Das gerettete Kind wird von den blinden Frauen liebevoll aufgezogen. Da sie es im Schnee gefunden haben, nennen sie es Yukitaro, Schneesohn. Sie hüten ihn wie eine kostbare Jadekugel, denn der Knabe ist der Augapfel. Auf ihren Wanderungen geht er ihnen voraus. Und seine schöne Stimme bewegt die Herzen der immer zahlreicher werdenden Zuhörer. Da er einen Menschenvater und eine Tiermutter hat, vereinigen sich in ihm viele Talente aufs Glücklichste. Die Fuchsmutter hat ihm die Gabe der Verwandlung und der Vater die melodische Stimme mitgegeben. Eines Tages begegnet ihn eine umherziehende Wanderbühne. Sie spielen Flussbetttheater. Da ihnen ein junger Schauspieler davongelaufen ist, bitten sie Yukitaro, die Rolle zu übernehmen. Durch seine schnelle Auffassungsgabe und sein liebenswürdiges Wesen gewinnt er die Gunst des ersten Schauspielers. Dieser bittet die drei Wandermusikantinnen, ihm den Knaben zu überlassen. Bei der Vorstellung, sich von Yukitaro, ihrem geliebten Schneesohn, zu trennen, werden sie ganz traurig. Aber da der erste Schauspieler ihnen verspricht, den Knaben wie seinen eigenen Sohn zu behandeln und ihm alles beizubringen, was er selbst kann, und vor allem, weil sie bemerken, dass der Knabe zwischen der Liebe zu ihnen, seinen drei Müttern, und seinem Wunsch, mit den Theaterleuten zu ziehen, hin und her schwankt, geben sie schließlich die Erlaubnis und verabschieden sich schweren Herzens unter Tränen voneinander. じゃあ行ってきます。 行ってらっしゃい。体に気をつけてね、 はい、立派になって帰ってくるのよ。待ってるからね。 あ、楽しみにしてますよ。 頑張ります。 私が我が子のように可愛がって育てます。 よろしくお願いいたします。 お願いいたします。 はい、わかりました。 Yukitaro, der Schneesohn, wird ein großer Schauspieler. Seine Berühmtheit wächst von Tag zu Tag und sein Ruf gelangt schließlich auch an den Kaiserhof. Der Kaiser, ein großer Liebhaber des No-Spiels, hat dafür sogar ein Theater in seinem Palast errichten lassen. Mit tiefster Demut verbeugt sich Yukitaro vor seiner Maske, setzt sie auf und betrachtet lange sein Spiegelbild, bis er eins wird mit ihm. Er beginnt sein Spiel, welches von fast magischer Durchdringung des Geschehens ist. Der Kaiser und alle Anwesenden folgen ihm in jeder Geste und Bewegung wie gebannt. Als Yukitaro nach seiner Vorstellung vor den Kaiser tritt und vor ihm niederkniet, ist dieser so bewegt, dass er seinen kostbaren Seidenbrokatmantel ablegt und Yukitaro überreicht. Man erzählt sich, dass Yukitaro, der in einem abgeschiedenen Landhaus lebt, des Öfteren beim Schreiben seiner No-Theaterstücke von einem weißen Fuchs besucht wird. Und im Winter bedecken die schönsten Eiskristalle die Gräser und Bäume seines Gartens, auf den ein Blütenschneegestöber niedergeht.